NDR Kultur. Das Hörspiel. Im Hörspiel senden wir heute einen Klassiker. Alle, die da fallen. Die berühmte erste Hörspielarbeit Samuel Becketts, die er 1956 im Auftrag der BBC schrieb. Im Unterschied zu seinen späteren Arbeiten ist der Handlungsrahmen nahezu authentisch gestaltet. Mrs. Rooney schleppt sich die heiße, staubige Landstraße entlang, um ihren kranken, blinden Mann vom Zug abzuholen. Ihr Gang gleicht einem Kreuzweg durch ein Leben, das nichts als Leiden und Unfruchtbarkeit kennt. Der Zug hatte Verspätung. Erst nach und nach entlockt sie ihrem Mann den Grund. Ein Kind ist aus dem Zug gefallen. Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Frau, ganz allein in dem verfallenen alten Haus. Sind Sie's, Christi? Ja, ich bin's, Ma'am. Der Maulesel kam mir doch bekannt vor. Wie geht's Ihrer armen Frau? Nicht besser, Ma'am. Und Ihre Schwester? Och, nicht schlechter, Ma'am. Warum halten Sie an? Warum halte ich an?